Today I'm going to talk about something that's really cool. Heute möchte ich mit euch über etwas reden, was ich sehr cool finde. How can we have victory over the devil? Wie können wir Sieg über den Teufel haben? Isn't it incredible how many Christians ask this question? Ist es nicht unglaublich, wie viele Christen diese Frage stellen? Have you ever asked yourself this question? Und hast du dir schon diese Frage gestellt? I'm going to tell you the real perspective, what's actually going on in the spiritual world. Und ich möchte dir die wahre Perspektive erklären, was wirklich in der geistlichen Welt abgeht. It's kind of big question, how can I live in victory with the devil? Und wenn du diese große Frage hast, wie kann ich Sieg über den Teufel haben? Do you know what's going on right now? Wisst ihr, was jetzt gerade in der geistlichen Welt am Geschehen ist? Right now the demons having a meeting. Jetzt gerade haben die Dämonen ein Treffen. Und sie versuchen herauszufinden, wie sie Sieg über mein Leben haben können. Und sie haben versucht, dies herauszufinden und sie schaffen es nicht. Ist nicht das eine andere Perspektive? Aber hör zu, der Teufel wurde am Kreuz besiegt und du bist Sohn des lebendigen Gottes. Und wieso versuchen wir herauszufinden, wie den Sieg über den Teufel zu haben? Wenn der Teufel gleichzeitig die ganze Zeit versucht herauszufinden, wie er Sieg über dich haben kann. Wenn du verstehen würdest, wer du bist, this question would be settled. Dann wäre diese Frage für immer beantwortet. Weil seht, der Teufel weiß, wer du bist und der Teufel weiß, wer er ist. Why he is so terrified. Und deshalb zittert er vor Angst. That's why he's trying to find ways to intimidate you and to deceive you. Und deshalb sucht er Wege, um dich einzuschüchtern und dich zu betrügen. By many times the fear that you feel. Und deshalb viele Male diese Angst, die du fühlst, fear that you feel of the devil, und diese Angst, die du vor dem Teufel hast, nothing else but the fear that the devil feels of you and is trying to put it back on you. Ist nicht anders als die Angst, die der Teufel vor dir hat und er versucht, sie auf dich abzuwälzen. The terrified devil that is trying to figure out how he can get the victory of a Christian. Also da gibt es einen Teufel, der vor Angst zittert und versucht herauszufinden, wie er den Sieg über die Christen haben kann. Und er hat es herausgefunden. Lügen und Betrügen. If I can deceive the people of God, wenn ich das Volk Gottes betrügen kann, wenn ich sie belügen kann, they believe my lie, und wenn sie meine Lügen glauben, then I can be victorious. Dann kann ich im Sieg wandeln. Look, it's a simple thing. We have to understand what happened at the cross. Und wisst ihr, wir müssen einfach verstehen, was am Kreuz geschehen ist. This is a letter that I love. Und der Kolosserbrief ist ein Brief, den ich liebe. You go through the whole letter of Colossians. It is so rich, it is so deep, it is so beautiful. Und wenn ihr zu diesem ganzen Brief geht, dann werdet ihr sehen, er ist so reichhaltig, so kostbar, so wunderbar. Paul says something so incredible. Und im zweiten Kapitel sagt Paulus etwas so Wunderbares. He shows what the cross has done, not just with our guilt against us. Er zeigt uns, was das Kreuz getan hat, nicht einfach mit unserer Schuld gegen uns. Cooper, what is actually telling us what happened to the devil. Aber er erklärt uns, was mit dem Teufel passiert ist. Here's what happened. Und da ist, was passiert ist. On the cross, God has triumphed over him. Am Kreuz hat Gott über ihn triumphiert. Made a public spectacle. Und er hat ihn an den Pranger gestellt. Over the principalities and powers. Und über die Herrschaften und Gewalten triumphiert. What happened at the cross is a complete embarrassment to the devil. Also was am Kreuz passiert ist, war so beschämend für den Teufel. But I want you to understand, aber ich möchte, dass ihr versteht, that nothing that happened on the cross will be your experience. Nothing. Dass nichts, was am Kreuz passiert ist, deine Erfahrung sein wird. Because if the devil can lie cleverly enough and make you believe, denn wenn der Teufel gut genug, schlau genug lügen kann und du glaubst, then he can still hurt you, dass er dich immer noch angreifen kann, dann wird das passieren. The Bible says that the law of faith, die Bibel sagt, dass das Gesetz des Glaubens works like the law of gravity. Works. Und dieses Gesetz des Glaubens funktioniert wie das Gesetz des Schwergewichts. Weil du hast immer das, was dein Herz glaubt. So if your heart believes that the devil has authority, his power and that curses back to five generations, you will have what your heart believes. Wenn du glaubst, dass der Teufel Autorität und Macht hat und dass da Flüche gibt bis zu 5 Generationen und so weiter, dann wirst du haben, was dein Herz glaubt. So what do you need to do? Und was musst du machen? You need to come to the place where you believe the right things. Du musst an den Ort in deinem Herzen kommen, wo du das Richtige glaubst. There was a guy and his name was Lester Sumrall. Da gab es einen Mann und sein Name war Lester Sumrall. And he was in a Muslim country once, I believe it was a Muslim country in Asia. Und er war in einem muslimischen Land in Asien. And he did this crusade and like signs, wonders, miracles, cripples walk, crazy stuff happened. Und er hat da diese große Veranstaltung gemacht, es ist so viel passiert, die Lahmen sind gelaufen, die Blinden haben gesehen. Lots of people saved. Und viele Personen wurden errettet. And in the middle of the night, und mitten in der Nacht, it, you know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? This big demon came into his room. Da kam so ein großer Dämon in sein Zimmer. He shook the whole bed. Und er hat das ganze Bett geschüttelt. Have you ever heard the story? Hast du schon mal die Geschichte gehört? Das ist so eine coole Story. So the devil shook the whole bed that Lester was sleeping on. Also der Teufel hat dieses Bett geschüttelt, in dem Lester lag und schlief. And he shook the bed so far and he shook it 1 meter away from the wall. Und er hat es so erschüttert, das Bett, und geschüttelt, dass es dann 1 Meter von der Wand entfernt war. Lester woke up. Und Lester ist aufgewacht. Und er sagt, raus! And the devil ran. Und der Teufel rannte raus. Really woke up. Und dann ist er wirklich aufgewacht. And he said, und er hat gesagt, Devil, Diablo, get back in here. Walter, Teufel, komm sofort hierher. Get bed back. Und stell das Bett wieder an die Wand. And the demons came in with the back bed. Und die Dämonen kamen rein und haben das Bett wieder an die Wand gestellt. Now get out and don't you come dare to come back in here. Yes. Und dann sagt er, und jetzt geht und kommt nie wieder. Wagt es ja nicht mehr zurückzukommen. Listen. Hör zu. The authority of the devil has nothing to do with what actually is the truth. Die Autorität des Teufels hat nichts zu tun mit dem, was eigentlich die Wahrheit ist. It has to do with what you believe. Sondern es hat damit zu tun, was du glaubst. So once you believe who you are and who he is, so you will walk in victory. Also wenn du mal verstehst, wer du bist und wer er ist, dann wirst du auch im Sieg wandeln können. Because he knows the truth, but we are not convinced. Weil er kennt die Wahrheit, aber wir sind nicht davon überzeugt. No, the moment your heart really believes and understands what happened at the cross. Und wisst ihr, vom Moment an, wo dein Herz wirklich versteht und glaubt, was am Kreuz passiert ist, you will look at the devil and he will already run. Dann wirst du nur noch den Teufel anschauen müssen und er wird rennen. Trouble, he knows he's defeated. He knows he has nothing against you. Weil er weiß, dass er besiegt ist, er weiß, dass er gegen dich nichts anhaben kann. So for you to get victory over the devil, you've got to stop believing his tricks and his lies. Also damit du über den Teufel Sieg haben kannst, musst du lernen, seine Täuschungen nicht zu glauben. You don't have Listen to this. Hört mal. So. One day this lady came to a friend of mine who was a pastor, a very, very famous pastor. Eines Tages, da kam eine Frau zu einem Freund von mir, der ein sehr berühmter Pastor ist. I mean, he was very, very famous. Er war sehr, sehr berühmt. And he told this story. Und er hat mir diese Geschichte erzählt. So he said, this lady came and she said, Pastor, pray for me. Und er sagte, er erzählte, da kam diese Frau zu ihm und sagte, Pastor, bitte bete für mich. Und er fragt, was ist das Problem? She said, every morning. morning when I wake up. Und sie sagte, jeden Morgen, wenn ich aufwache, und das Erste, was da passiert, before I can even get out of bed, noch bevor ich aufstehen kann, and put on the armor of the Spirit, und meine Waffenrüstung anziehen kann, die geistliche, the devil already attacks me. Da ist schon der Teufel da und greift mich an. Pastor was known for a very crazy way of doing ministry. Und der Pastor war bekannt für ein bisschen eine verrückte Art, seinen Dienst zu tun. He looked at her and said, er schaute sie an und sagte, silly, why do you take it off when you go to bed at night? Ja, wieso ziehst du sie überhaupt aus, wenn du am Abend ins Bett gehst? Und dann ist er weggegangen. He was like that. Und er war so. Think about it. Aber denk mal darüber nach. Da ist die Wahrheit. The devil has been stripped naked of the cross. Der Teufel wurde am Kreuz nackt gemacht, also entwaffnet. Und du bist bis auf die Zähne bewaffnet. Also was ist das Problem? Ich kann es dir sagen. If a completely armed person runs away from a naked enemy, wenn eine Person, die bis auf die Zähne bewaffnet ist, wegläuft von einem Feind, der nackt ist, entwaffnet ist, dann ist etwas nicht so, wie es sollte. Und das musst du jetzt rausfinden. Es ist nicht so schwierig, im Sieg zu leben. Glaub einfach das Richtige über wer du bist und wer er ist. Und dann wirst du im Sieg leben können. Danke, um zuzuschauen.